das Papier der Sohn. Dann der Sohn ist schon gefallen, und das Herz hab ihm der Sohn. Und sie schwingt in ihre Farbe, als sie singt in jedem Tag, jedem Tag. Dreimal Kaffee an die Saale.